Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Auf vielen Umwegen kam sie dann doch noch zustande, die Verfilmung von Stephen Kings wichtigstem Werk Dark Tower, der dunkle Turm. Große Namen wurden da gehandelt. Auf der Regieseite J.J. Abrams, Frank Darabont und Ron Howard. Als Darsteller des Revolvermanns Javier Bardem und Russell Crowe. Aber nun kam alles anders. Ab Donnerstag kann man die angeblich unverfilmbare Romanserie im Kino sehen. Eine Fernsehserie aus dem Stoff ist auch noch angekündigt. 5600 Buchseiten in einem Film. Konnte das überhaupt gut gehen? Mit der Frage im Kopf hat sich Hartwig Tegeler den Film von Nicolai Arcel angesehen. Es fängt so schön an. Dieser große Turm in den Wolken, von dem du so oft träumst. Schnell werden wir in die Geschichte hineingezogen, wenn wir dem 11-jährigen Jack begegnen, der mit seiner Mutter in New York lebt. Du sagst, dass diese Erdbeben bei uns etwas damit zu tun haben. Dass sie passieren, weil der Turm angegriffen wird. Jack träumt immer wieder vom dunklen Turm, von dem Revolvermann und dem schwarz gekleideten anderen Mann. Okay, ich bin nicht verrückt. Ich sehe immer dasselbe. Jack ist sich ganz sicher, dass das, was er von dieser anderen Realität namens Midworld dann aufmalt, real ist, nur eben vielleicht in einer anderen Dimension. Jack ist sich ganz sicher. Die anderen hingegen sind sich sicher, dass Jack eine psychische Störung hat. Als eine Ärztin und ein Pfleger kommen, um ihn angeblich in eine Klinik einzuweisen, flieht Jack zu dem verlassenen New Yorker Haus, das er in einem Traum sah. Und dann öffnet sich ein Portal, das den Jungen direkt in die andere Welt wirft. Und er trifft tatsächlich auf den mythischen Revolvermann. Es ist vielleicht keine große Überraschung, dass Jack seinen realen Vater in New York verloren hat, dass er trauert, dass er traumatisiert ist und dass der schwarze Revolvermann, Idris Elba spielt ihn, der selber seinen Vater verloren hat, nun für Jack Ersatzvater wird. Soweit, sagen wir, die hauchdünne Schicht von nicht gerade überraschender Psychologie, die die Figuren in Der dunkle Turm überzieht. Natürlich werden Jack und der Revolvermann am Ende ein wunderbares Team. Natürlich. Aber ach, es fing eben nur so schön an. Mehr als 5.500 Seiten umfasst die achtbändige Fantasy-Saga von Stephen King, deren Figuren und Motive der dänische Regisseur Nicolai Arcel in Der dunkle Turm nun adaptiert hat. Ein Projekt, das immer wieder in Angriff genommen und aufgegeben wurde, bis jetzt. Das Problem dieses rundum misslungenen Films liegt darin, dass der gelungenen Exposition, wenn Jack und der Revolvermann sich kennenlernen, nichts mehr folgt, was ähnlich interessant wäre. Wir bekommen nur noch Action-Routine serviert. Es geht im Film »Der dunkle Turm« um die drohende Gefahr, dass der dunkle Turm, der das mehrdimensionale Universum zusammenhält, »Der dunkle Turm steht im Zentrum aller Dinge«, von bösen Mächten zerstört wird. »Wir haben verloren. Nicht, solange der Turm noch steht.« Es kämpft, wie in der Romansaga, seit Jahrhunderten auf der guten Seite der schwarze Revolvermann. Gegner ist der Mann in Schwarz. »Der Tod gewinnt immer.« Matthew McConaughey, der den spielt, wie Idris Elba als Revolvermann, beiden merkt man deutlich an, dass die Stars nur routiniert abspulen, weil das Drehbuch nichts hat, was sich zu spielen lohnt. Raum für Zwischentöne und Mehrdimensionalitäten, das alles gibt es hier nicht. Da helfen auch keine coolen südafrikanischen Wüstenbilder, respektive Panoramen von New York. Wie spannend und überraschend man vom verlorenen Vater auch im Actionfilm-Genre erzählen und das Thema die ganze Filmzeit über am Brodeln halten kann, hat James Mangolds wunderbarer Wolverine X-Men Spin-off-Film Logan gezeigt. Da sitzen der alte, sterbenskranke Ex-Superheld Xavier mit der jungen Mutantin im Hotelzimmer. Sie gucken George Stevens klassischen Western »Mein großer Freund Shane«, in dem es um Gewalt und die Suche nach dem Vater geht. Dieses Shane-Zitat gibt Logan einen Grundton von Melancholie, Trauer und Verlust. Im dunklen Turm ist so etwas am Anfang zwar wie gesagt schön angedeutet, verliert sich aber schnell, um in der vorhersehbaren, dünnen, überraschungsarmen Handlung zu versickern. Die Figuren haben eben keine Substanz. Der dunkle Turm von Nicolai Arcel ist eine emotionslose, routinierte Nummer, von der es hoffentlich keine Fortsetzung geben wird. Und dabei hat es eben so schön angefangen.